بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, heute geht es darum, darf ein Mann mit seiner Frau sich amüsieren, wenn sie ihre Periode hat. Und die Gelehrten sind sich einig, dass er alles mit ihr machen darf, außer Geschlechtsverkehr. Wie Aisha das auch berichtet hat von sich selbst, als sie sagte sinngemäß, dass wenn eine der Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihre Periode hatte, befahl ihr an oder sagte er zu ihr, dass sie den Bereich der Periode, also ihren Schambereich, abdecken soll. Und dann haben sie alle zusammen, dann haben sie sich begnügt. Dann haben sie sich begnügt. Na. Und der Hadith ist in Muslim überliefert. Und das ist die schöne und richtige Meinung, dass man mit seiner Frau und die Frau auch mit dem Mann auch während der Periode sich amüsieren kann, ohne dabei aber Geschlechtsverkehr zu haben. Wallahu alam, barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.